Lied von Edgar Allan Poe aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Lied von Edgar Allan Poe. Ich sah dich unterm Myrtenkranz erröten tief und zag, da noch die Welt in eitel Glanz und Liebe vor dir lag. Von allem Prunk und Flackerlicht in deinem Brautgeleit sah mein geblendetes Gesicht nur deine Lieblichkeit. Mag sein, dass jene scheue Glut nur flüchtig dich berührt, mir aber ward davon das Blut zur Flamme angeschürt, da ich dich unter Myrtenkranz erröten sah, so zag, obwohl die Welt in eitel Glanz und Liebe vor dir lag. Ende von Lied von Edgar Allan Poe.